Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer, mit der 30. OADSE-Folge. Machen wir es so rum. Warum eine OADSE-Folge? Ganz einfach, es geht nämlich um meinen neuen E-Mail-Workflow. Warum mein neuer E-Mail-Workflow? Seitdem Erscheinen, beziehungsweise seitdem ich durch die Warteschlange durch bin von Mailbox, die ja dann von Dropbox aufgekauft wurden, also der E-Mail-App, war mein Workflow einfach mit Mailbox zu arbeiten. Mailbox auf dem iPhone, Mailbox auf dem iPad, Mailbox unter Android und auf dem Mac. Wobei die Beta-Version auf dem Mac ja eher schlecht als recht lief. Aber trotzdem war es zum Beispiel cool, einfach zu sagen, ich verschiebe eine E-Mail und gucke sie mir nicht später an, sondern einfach sagen, zeig's mir auf dem Desktop an und nicht mehr auf dem mobilen Gerät. Nun kam ja gestern die Schreckensmeldung, dass neben Carousel der Dropbox Galeriebildanzeige Dingsbums App, die ich selber nie genutzt habe, auch Mailbox eingestellt wird. Zwar erst Ende Februar, aber ja, ist eingestellt. Ich hatte mir überlegt, weiter Mailbox zu nutzen, bis es tatsächlich eingestellt wird, der Dienst. Und habe mich heute, beziehungsweise gestern Abend eigentlich tatsächlich schon dazu entschieden, doch jetzt aber schon den Umstieg zu wagen und Mailbox einfach runterzuhauen, runterzulöschen von allen Geräten. Und ja, jetzt muss was anderes ran. Meine E-Mails sind hauptsächlich bei Google Mail. Ich habe zwei E-Mail-Adressen bei Google. Eine E-Mail-Adresse bei Outlook, also Microsoft, eine @live und eine E-Mail-Adresse, eine iCloud-Mail-Adresse, klar, iCloud-Konto. Muss nicht unbedingt abgerufen werden, aber eine E-Mail-App, die Outlook abruft, ist natürlich schon schön. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, mein Gott, warum nutzt der Kerl nicht einfach irgendwie die integrierte E-Mail-App unter iOS, unter Android und vielleicht auch die Mail-App auf dem Mac? Ganz einfach, die reichen mir nicht. Ich möchte tatsächlich diese Snooze-Funktion haben und ich möchte Wischgesten haben und das, was die Standard-Mail-Apps bieten, ja, wie gesagt, reicht mir persönlich nicht. Auf der Suche nach Alternativen war ich schon vor einiger Zeit auf die Microsoft Outlook-App gestoßen, also mobil in der Android- und iOS-Variante. Was mich da ein bisschen stört, das ist tatsächlich eigentlich auch nur das Einzige, was mich da stört, ist, dass es nur zwei Swipe-Gesten gibt. Bei Mailbox war es ja so, ihr swipet ein bisschen nach links, dann war archivieren, ein bisschen nach rechts. Ihr swipet mehr nach rechts, dann löscht ihr die E-Mail, ihr swipet ein bisschen nach links, dann snoozt ihr sie und ihr swipet ganz weit nach links. Dann konnte man sie in Listen beziehungsweise einfach Ordner verschieben. Das bietet Outlook nicht, das bietet aber wiederum Spark von Readle, die App, die auch Calendars 5 und Scanner Mini und PDF Expert 5 und so weiter rausgebracht haben. Und bevor die Folge zu lang wird, kann ich ja einfach mal schnell weitermachen. Auf dem iPhone nutze ich jetzt die App Spark, also Spark Smart Email App for Work. Auf dem iPad gibt es Spark leider noch nicht, soll wohl kommen, ebenso auf dem Mac, aber momentan mache ich es jetzt noch anders. Auf dem iPad habe ich Microsoft Outlook installiert. Auf meinem Android-Gerät habe ich Microsoft Outlook installiert und auf dem Mac, da habe ich die Mailbox-Beta auch runtergeschmissen. und habe da jetzt AirMail 2.5 installiert. Beziehungsweise da hatte ich schon vor langer, langer Zeit einen Promocode bekommen. Bin euch da auch noch eine Folge nur über AirMail 2.5 schuldig geblieben bis jetzt. Gehen wir noch einmal kurz die technischen Daten durch. Fangen wir an mit Spark Smart Email App for Work. Es gibt eine Apple Watch Companion App, habe ich nicht, weil keine Apple Watch. Die App ist gratis, keine Universal App, also noch nicht. Sprache Englisch stört aber nicht. Größe 54,4 Megabyte und Versionsnummer 1.3.0. Was da sehr cool ist, zum Beispiel gibt es die vier Swipe-Gesten wie in Mailbox. Die Optik ist nochmal eine ganze Nummer schöner als Mailbox. Die Smart Inbox ist cool, zum Beispiel werden irgendwie Newsletter automatisch erkannt und die könnt ihr dann in einem Swipe einfach alle löschen. Die Möglichkeit der unterschiedlichen Push-Benachrichtigungen ist ziemlich gut. No Notifications, alle oder smarte Notifikationen. Da werden dann zum Beispiel Leute, mit denen ihr noch nie Kontakt gehabt habt, oder automatische E-Mails, da bekommt man keine Notification. Und für alle andere bekommt ihr eine Push-Mitteilung. Ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch so ist. Früher war das so, dass die Login-Daten auf den Servern gespeichert werden, damit es die Push-Notifications bewerkstelligt werden können. Aber das hatte ich bei Mailbox auch. Also für mich sehe ich da nicht so ein großes Dilemma. Aber falls es immer noch so ist, dann solltet ihr das wissen. Aber wie gesagt, ich habe da das nicht mehr so ganz genau verfolgt und somit auch nicht ganz genau im Kopf. Spark würde ich mir auch für Android wünschen, auch für das iPad wünschen, auch für den Mac wünschen. Gibt's noch nicht, wie gesagt, momentan erst nur für das iPhone. Aber das macht schon einen guten Eindruck und kann da für mich auf jeden Fall Mailbox ersetzen. Machen wir mal weiter mit, oder bleiben wir bei Apple und machen weiter mit dem iPad. Da gibt's Spark noch nicht. Standard-E-Mail-App von Apple, nee, mag ich nicht. Ich hatte eine Zeit lang da mal Google Inbox benutzt, aber jetzt noch ganz anders irgendwie. Und wie gesagt, ich habe auch nicht nur Google E-Mail-Adressen, also Microsoft Outlook runtergeladen. Die technischen Daten, ist eine Universal App, Apple Watch App ist möglich. Sprachen Deutsch etc. Version 2.0.5 und 49,1 MB ist der Spaß groß. Ihr könnt irgendwie auch Office 365 Konten, Outlook.com, Exchange, Yahoo Mail, iCloud Gmail und ich glaube jegliche E-Mail Konten hinzufügen. Da habt ihr, wie gesagt, oder wie am Anfang erwähnt, leider nur zwei Swipe-Gesten, aber ansonsten könnt ihr zum Beispiel auch einstellen, dass für das Zurücksetzen von E-Mails in Outlook derselbe Ordner benutzt werden soll, wie für Zurücksetzen oder Snoosen der E-Mails in Spark. Das verträgt sich zwar miteinander nicht, also, aber ihr habt dann denselben Ordner und trotzdem so ein bisschen Überblick. Das Ganze wirkt auf dem iPad ziemlich gut. Schön aufgeräumt und gefällt mir gut, also optisch. Ich weiß, es gibt natürlich auch noch einen integrierten Kalender etc., möchte ich gar nicht nutzen, ich habe da Fantastical. Aber insgesamt, wie gesagt, wirkt wirklich nicht schlecht. Auch da eine Alternative zur Mailbox, die ich akzeptieren kann, sagen wir mal so. Obwohl es nicht Mailbox ist und Mailbox war einfach schön. Bleiben wir bei Apple. Auf dem Mac habe ich, wie gesagt, jetzt AirMail 2.5 in Verwendung. Technische Daten sind da. 9,99 € kostet der ganze Spaß. Und die Sprachen werden unter anderem Deutsch, Französisch, Galizisch, Griechisch, Englisch, Finnisch etc. pp. Unterstützt. 35,3 Megabyte groß, Version 2.5.3. Schönes, wirklich, wirklich schönes Design. iCloud-E-Mail-Konten, Exchange-Konten, Gmail, Google Apps, iMap Pop 3, Yahoo, AOL, Outlook.com und Live.com-E-Mail-Konten werden unterstützt. Es gibt alle möglichen Tastatur-Shortcuts, eine Unified Inbox. Das wäre auch ein Grund, warum ich Google Google Inbox nicht nutze, weil es immer noch keine Unified Inbox gibt. Das Ganze wirkt auch wirkt sehr aufgeräumt, bietet natürlich nicht diese Verzahnung, wie es die Mailbox-Apps geboten haben. Und ich, wie gesagt, oder wie schon mehrfach erwähnt, ich könnte mir vorstellen, wenn Spark eine iPad- und Mac-App rausbringt, dass ich voll auf Spark werde. Aber ja, das ist halt noch nicht, da muss man sich was Neues ausdenken. Und ML 2.5 macht da einen guten Job auf dem Mac. Und zu guter Letzt Android. Da kommt jetzt zum Einsatz Microsoft Outlook, wie auf dem iPad. Die Apps ähneln sich im Prinzip, ja, wieder nur zwei Swipe-Gesten, Grafik nicht ganz so schön wie unter iOS. Wer hätte es gedacht? Meistens sind ja immer noch für mich die iOS-Apps schöner als die Android-Apps. Aber Funktionalität wunderbar gegeben. Alle Konten kann man hinzufügen. Ich habe da keine Probleme und es stürzt auch nicht ab oder irgendwie sowas. Auch was manche Leute beschweren sich, wenn man da eine E-Mail in der App löscht, dass die nicht auf dem Server gelöscht werden. Ich habe da keine Probleme feststellen können. Die technischen Daten sind da 18 Megabyte groß. Aktuelle Version 2.0.7, erforderliche Android-Version 4.0 oder höher. Und bei 512.731 Gesamtbewertungen hat Outlook unter Android eine Durchschnittsbewertung von 3,5 Sternen. Das ist nicht so gut, aber für mich hätte es mindestens 4,5 Sterne verdient. Nebenbei kann ich noch erwähnen, da ich ja auch ein Lumia 640 habe, dass ich da einfach natürlich das Standard-E-Mail nutze. Ich weiß gar nicht, ob es andere E-Mail-Apps für Windows Phone gibt. Ich bin da überhaupt nicht im Bilde momentan. Und unter Windows 10 Mobile, hoffentlich kommt das noch diesen Monat. Ich würde mich darüber wirklich sehr freuen. Gibt es natürlich auch noch besser eine Outlook-App und dann läuft das alles hoffentlich noch ein bisschen runder. Das ist so grob gesagt meine neue Workflow für meine E-Mails. So ist es. Genau. Für meine E-Mails. Das ist ganz nett. Das ist nett. Anders. Die einzelnen Apps sind wirklich nicht unnett. Besonders Spark gefällt mir doch ganz gut. Und ich glaube, damit was gefunden zu haben, womit ich den Schock über den Verlust von Mailbox ein wenig ausgleichen kann. Vielleicht hilft ja diese Podcast-Folge anderen Leuten da draußen, die vor derselben Entscheidung stehen, die Mailbox hinterher trauern. Oder ihr nutzt noch Mailbox bis zum Ende im Februar nächsten Jahres. Das bleibt natürlich euch überlassen. Ja. Das war's. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich. Ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.